Best of Urgendize Mixtape Optic Records 2003 SAV Amma Dirty SD Urge Go! Vorüber die zu Optik über Nacht im Schlaf. Und jetzt ist das der Grund, weshalb ich nachts nicht schlaf. Mein Kopf will rhyme, nie pen, hot wie nein. Die 7 Beats brennen, bis alle Optik schreien. Ich geh meinen Weg, veränder das Testament. Denn Sunny sagt, das Schlimmste ist verschwendetes Talent. Also dank ich Chewie und den 15 Sharps, mit denen ich leb, seitdem ich 15 war. Denn Modok, Mephra, Habibi, glaub mir, bald mach ich Cash und nenn mich Art Didi. Werd Star wie die paar Kiddies auf RTL. Kauf mir ne Villa mit cool, chill an cool und werf mit Geld. Baslan, das Ding ist, ich bin jung und spit. Hits raus, flip aus und mein Jungs im Clip. Also pick, was ich sag, ich rip euch Ficker im Schlaf und bedien nebenbei auch nur eure Bitches im Club. Wow. Wir geben ihnen, was sie wollen. Yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen. Yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Wir geben ihnen, was sie wollen. Yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen. Yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Komm zu mir, Motherfucker. Ich bin hier, Motherfucker. Ich geh um 4 ins Studio, bleib bis um 4, Motherfucker. Ich sag niemals, ich hab auf Rappen keinen Bock. Ich will nix anderes machen, Rap ist mein Job. Guck mich an, ich komm und zerpflücke, zerstücke, zerreiße, zerfleische, zerbeiße, zerteile Punks die Beine mit deiner Line. Gib mir das Mic, ich bin back, besser als je zuvor. Nur 10 Minuten und ich rap auf alles, was du willst. Gib mir nur einen Loop, nicht jede Line, die ich schreibe, ist genial und Burner. Doch besser als was du in den letzten 10 Jahren gehört hast. Sie wollt erst haten, dann ein Feature-Track mit mir. Guck, ich hab nicht den geringsten Funken Respekt vor dir. Rede ruhig weiter, ich chille nur, genieße die Show. Wenn du wirklich so Gangster bist, bitte schieße mich tot. Ich warte, nix passiert, ich mach ein Album und charte. Bitch vom Underground an die Spitze, Deutschraps, Karate geht, oh. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen, yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen, yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Ja. Ich bin immer noch im Pott, immer noch Urge, immer noch der verfickte Türke, den die Kinder noch hört. Immer noch am Spitten wie Sau, Bastard, ich geb nie auf. Ich pack dein Arsch, schick dich drauf, hol profan, der fickt dich auch. Immer noch mehr Feinde als mir lieb ist. Mich interessiert's immer noch nicht, ob deine Scheiße mehr als meine Deep ist. Immer noch mit Flows, die sich Backpacker wünschen. Mein Vorbild ist immer noch Mehmet aus München. Immer noch der Typ, der über Beats blazed und flowt, der sich im Club mit dir boxt und die DJs bedroht. Bo, ich weiß immer noch, wem ich was schuldig. Ich bin kein von euch, ich danke kein von euch, ich schäbigen Hunde. Es gibt nichts außer Optik, niemand außer S und meiner Fam, dem ich traue, ihr seid Boston. Geht nach Hause oder kommt mit, es gibt tausend, die meinen Kopf ficken. Immer noch mit Homes, die dein Haus stürmt, dich totficken. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen, yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen, yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die Pollen, yeah. Wir erledigen, wen wir wollen. Es wäre wie Selbstmord, uns in dieses Game zu folgen. Oh, yeah. Wir geben ihnen, was sie wollen, yeah. Wir gehen jetzt in die